Hier handelt es sich nur um den Staat im Staate, den Sie gebildet haben. Den Staat gegen den Staat. Und wenn Sie 100-mal das nicht wahrhaben wollen, so ist es aus Ihrer ganzen Entwicklungsgeschichte tatsächlich so. Aber dieses Privatheer, meine Herren, das befand sich in der Hand eines einzelnen Mannes. Und darin liegt eine ganz besondere Gefahr. Hitler hatte die absolute Verfügungsgewalt über die SA. Und dass sie daran dachten, wenn es sein muss, die SA zu Zwecken zu gebrauchen, die nicht mit der Verfassung im Einklang stehen würden, das geht aus ihrer ganzen Entwicklungsgeschichte hervor. Ich erinnere bloß mit einem Wort an den Hitlerputsch.